Vor allem am Anfang ist es ziemlich unvermeidbar, dass einem bestimmte Probleme entgegenkommen, wie beispielsweise, dass man erstmal sich da lernen muss zu integrieren und einzufinden und sich da im Prinzip auch so ein Privatleben aufzubauen, dass man halt am Anfang echt noch relativ alleine ist.